Abschnitt 5 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 5. Kapitel. Nach und nach bekam ich auch das Silberfieber. Mutungsgesellschaften brachen Tag für Tag nach den Bergen auf, wo sie reiche, silberführende Adern und Quarzlager entdeckten und in Besitz nahmen. Das war ja ganz offenbar der Weg zum Glück. In der großen Grube Gold & Curry galt zur Zeit unseres Eintreffens der Quadratfuß $300 oder $400. 2 Monate darauf war er auf $800 gestiegen. Die O4-Grube war das Jahr zuvor kaum eine Kleinigkeit wert gewesen und jetzt wurde dort der Fuß mit nahezu $4000 bezahlt. Es ließ sich keine Grube nennen, die nicht in kurzer Zeit erstaunlich im Werte gestiegen wäre. Alle Welt sprach von diesen Wunderdingen. Man mochte kommen, wohin man wollte. Vom frühen Morgen bis spät in die Nacht hinein hörte man nichts anderes. Tom so und so hatte von der Amanda Smith ein Stück für $40.000 verkauft und hatte nicht einen Cent besessen, als er vor 6 Monaten die Schicht in Angriff nahm. John Jones hatte die Hälfte seines Anteils an der Grube Bald Eagle und Mary Ann für $65.000 verkauft und war nun nach den Staaten gereist, um seine Familie zu holen. Die Witwe Brewster war in der Grube Golden Fleece auf reichhaltiges Erz gestoßen und hatte 10 Fuß für $18.000 verkauft. Und doch war sie im letzten Frühjahr, als Sing Sing Tommy ihren Mann umbrachte, nicht einmal imstande gewesen, sich einen Krepphut anzuschaffen. Die Besitzer der Grube Last Chance hatten eine Lehmscheide gefunden und wussten, dass sie eine Silberschicht auf der Spur waren, so dass 1 Fuß davon, der gestern noch ein Spottgeld wert war, heute den Wert eines Backsteinhauses hatte. Schäbige Anteilbesitzer, denen man gestern im ganzen Lande nirgends einen Schnaps geborgt hätte, brüllten heute im Champagnerrausch und sahen sich von Schwärmen warmer Freunde umgeben, in einer Stadt, wo sie aus jahrelangem Mangel an Übung nicht mehr gewusst hatten, wie man es macht, jemand zu grüßen oder ihm die Hand zu schütteln. Johnny Morgan, ein gemeiner Landstreicher, war eines Morgens in der Gosse mit $100.000 Vermögen aufgewacht, und zwar infolge der Entscheidung eines Prozesses über die Grube Lady Franklin and Rough and Ready. Dergleichen Nachrichten tönten uns Tag aus, Tag ein, immer lauter in den Ohren und immer höher loderte die Aufregung rings um uns empor. Ich hätte gar kein Mensch sein müssen, um nicht auch toll zu werden wie die anderen. Tag für Tag kamen ganze Karrenladungen von gediegenen Silberbarren, so groß wie Bleiklumpen, aus den Pochwerken herein. Ein Anblick, der bewies, dass das tolle Gerede um mich her nicht aus der Luft gegriffen war. Ich glaubte daran und wurde einer der Allertollsten. Alle paar Tage traf die Kunde von der Entdeckung einer nagelneuen Bergwerksregion ein. Sofort wimmelte es in den Zeitungen von Berichten über ihren Reichtum und die ganze überschüssige Bevölkerung stürzte fort, um davon Besitz zu nehmen. Die Krankheit steckte mir jetzt gehörig in den Knochen. Eben noch hatte der Zulauf der Grube Esmeralda gegolten und nun fing Humboldt an, mit lautem Geschrei die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Humboldt, Humboldt, so hieß jetzt das Losungswort und unverzüglich füllte Humboldt die neueste von den Neuen, die reichste von den Reichen, die wunderbarste von den wunderbaren Entdeckungen im Silbergebiet, 2 Spalten in den Tagesblättern, während Esmeralda sich mit einer begnügen musste. Ich war eben im Begriffe gewesen, nach der Esmeralda aufzubrechen, ließ mich aber von der Strömung ablenken und machte mich nun nach dem Humboldt fertig. Ende von Abschnitt 5.